WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Dienstag, die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Das heißt, eine freie Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Thomas. Thomas ist 21. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Jürgen. Thomas, weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich, ich bin ein bisschen aufgeregt, tut mir leid. Ich rufe an, weil ich mich äußern wollte zum Anrufer von gestern, dem Felix, der sich über Cannabis geäußert hat. Ach so, der kiffende Bäcker. Genau, der. Ja. Und zwar wollte ich sagen, dass ich das Ganze ein bisschen kritischer sehe als er, aus eigener Erfahrung. Also Felix war für die Legalisierung von Cannabis und für den freien Verkauf in Deutschland. Genau. Und hat so argumentiert, wie die Befürworter argumentieren, nach dem Motto, Alkohol ist auch frei verkäuflich und ist noch schlimmer, Todesfälle und so weiter. Ja, genau so. Und so habe ich das eigentlich lange Zeit auch gesehen, beziehungsweise, dass es schlimmer ist und alles, das sehe ich noch genauso. Aber ich würde es nicht ganz so unkritisch stehen lassen wollen. Wie siehst und du zwar, es? Ja, ich persönlich, ich habe 5 Jahre lang gekifft. Mhm. Also ich habe schon mit 16 angefangen. Bin dadurch Kumpels dazugekommen. Und mit 16 angefangen, du bist jetzt 21, das heißt, du hast bis gerade eben gekifft oder kiffst immer noch? Bis vor kurzem, also ich würde sagen, ein halbes Jahr. Ah, okay. Mhm. Und also komplett aufgehört nicht, aber wirklich ganz selten. Also das letzte Mal vor 2 Monaten oder so. Mhm. Wie viel hast du denn gekifft und wie oft hast du gekifft? Ja, das war unterschiedlich. Also in den extremsten Zeiten, da habe ich ein halbes Jahr lang gar nichts gemacht. Da habe ich sogar Schule abgebrochen und ja, da habe ich eigentlich von früh bis abends täglich nichts anderes gemacht. Ach so, durch den ganzen Tag zugedröhnt. Genau, ja, weil ich einfach nichts anderes zu tun hatte und alle beschäftigt waren und ja. Und hast du die Schule unterbrochen oder abgebrochen? Ja, abgebrochen eigentlich, weil ich sie dann nochmal neu angefangen habe, ein halbes Jahr später. Mhm. In andere Richtung halt. Okay, das heißt, dann hast du intensive Erfahrungen mit Cannabis gemacht. Genau. Warst selbst Konsument. Und sagst aber jetzt, du bist möchtest das nicht so liberal sehen. Du möchtest nicht, dass man das frei kaufen kann in Deutschland, so wie zum Beispiel in Holland. Ja, also das vielleicht schon, aber wenn dann unter sehr strengen Auflagen. Wie sollten die Auflagen sein? Also ich würde sagen, vielleicht besser sogar ab 21 als ab 18 und mit starker Information und Hilfe, wenn man ein Problem damit hat oder andere Probleme, ja. Du kennst das ja mit den Informationen, die gehen hier in das Ohr rein und da wieder raus bei den Leuten. Beim Alkohol ist es genauso. Aber ja, das ist richtig. Ja. Aber ich höre daraus oder ahne, dass du irgendwie doch schlechte Erfahrungen gemacht hast. Welche schlechten Erfahrungen hast du gemacht mit Cannabis? Ja, also ich habe sowohl bei Freunden als auch bei mir selbst hauptsächlich psychische Probleme festgestellt. Mhm. Welche Art von psychischem Problem? Ja, das ist hauptsächlich, was fast alle gemeinsam haben, die ich kenne, die das machen, ist, dass sie ein bisschen Probleme mit Depressionen haben. Mhm. Also er hat ja auch gestern gesagt, dass er das nimmt, als Medikation. Mhm. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber dann ist halt das Problem, wenn man es irgendwann nichts mehr nimmt, ist es umso stärker. Heißt das, dass du den Eindruck hast, dass die Depression oder eine schlechte Gefühlsphase durch den Konsum von Cannabis ausgelöst wird? Ausgelöst würde ich nicht sagen, aber wenn man anfällig dafür ist oder schon vorhanden ist, dann verstärkt. Mhm. Ja, und ich hatte auch schon regelrechte Panikattacken dadurch. Mhm. Ja, das hört man auch immer wieder, das stimmt. Und das war dann alles andere als schön. Das war dann auch letztendlich der Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte aufhören. Mhm. Nun würde dir wahrscheinlich ein Befürworter entgegenhalten, nein, du hast es ja auch übertrieben. Ja, das stimmt, aber das geht so schnell, habe ich selbst festgestellt, weil anfangs hieß es dann immer, ja, wir machen das nur am Wochenende und dann kam eine Ausnahme unter der Woche, dann kamen zwei Ausnahmen unter der Woche. Ja. Wenn du manchmal ganze Tage verkifft hast, wie viel hast du konsumiert pro Tag an so harten Tagen? Ja, es ist schwierig zu sagen, weil ich da nicht so besonders drauf geachtet habe, aber ich würde sagen, so im Durchschnitt habe ich da so Ausgaben gehabt von, ja, im Durchschnitt 50 Euro die Woche. Die Woche. Und wie viel Gramm waren das dann pro Tag? Das waren, ja, pro Tag so eins, vielleicht in Spitzenzeiten eineinhalb, zwei, sowas. Ja. Wie kommt es, dass du jetzt so doch relativ radikal aufgehört hast? Ja, wie gesagt, also so diese Panikattacken und alles, das macht schon richtig Angst, wenn man das mal durchmacht. Hat sich das jetzt zum Schluss noch verstärkt? Ich hatte das, ja, ich weiß nicht, das war, anfangs war es nur bei extremen Mengen so. Mhm. Und zum Schluss hin war es so, dass ich nach ein paar Zügen sogar schon so ein unwohles Gefühl und ja, Unwohlsein verspürt habe. Beschreib mal so eine Panikattacke, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also bei mir persönlich war es halt immer so, dass ich absolute Panik bekommen habe, dass ich jetzt einen epileptischen Anfall bekomme, weil Vorgeschichte ist, dass mein Vater Epileptiker ist und ich damit immer große Probleme hatte. Und ja, da war bei mir immer die Panik. Und auch teilweise, wenn ich dann mich ein bisschen beruhigt habe, ins Bett gelegt habe, hatte ich wieder Angst einzuschlafen, weil ich der Überzeugung war, ich werde nichts mehr aufwachen. Und ja, also so extrem, meine damalige Freundin, die wollte mich sogar ins Krankenhaus fahren, weil sie sich Sorgen gemacht hat. Ja. Warst du denn mal in psychiatrischer oder psychologischer Behandlung sogar wegen dieser Nebenerscheinungen? Ich bin in psychiatrischer Behandlung. Und ja, es sind, wie gesagt, schon Vorgeschichten da, aber die sind dadurch verstärkt worden. So, das ist natürlich immer individuell. Bei dem einen ist es so, bei dem anderen ist es so. Aber es ist sehr gut. Ich freue mich, dass du angerufen hast und mal so deine Sichtweise geschildert hast. Vielleicht klang das gestern ein bisschen zu sehr positiv und zu werbend für Cannabis. Es ist eben auch kein Zuckerbonbon, was man da zu sich nimmt. Das muss man sich schon klar machen. Und es ist höchste Vorsicht geboten und die Freigabe, die Legalisierung ist nur hoch umstritten. Da gibt es 1000 Diskussionsstandpunkte. Also du sagst ja, aber unter strengen Auflagen und mit viel Aufklärung, dass die Leute kapieren, da kann auch eine ganze Menge schief gehen. Und man kann auch zu einem psychiatrischen Krankheitsfall danach werden. Genau, und dass sich jeder bewusst ist, dass es, wenn dann als wie halt mal ein Bierchen oder so zwischendurch, aber nicht als Entspannungsmittel und Fluchtmittel aus der Realität, weil das endet nicht gut. Was machst du beruflich heute? Ich bin Student jetzt. Ah, was studierst du? Ich studiere BWL im zweiten Semester. Ja. Ganz ohne Kiffen, das Ganze. Ja, sehr gut. So gut wie ohne, ja. So gut wie. Thomas, ich danke dir für deinen Anruf und für die Darstellung so aus deiner Erfahrung zu diesem Thema. Vielen Dank. Alles klar. Und ich wollte noch sagen, hörst du jetzt die Tage andauernd, aber trotzdem schade, dass du aufhörst. Danke, tolle Thomas. Danke, Thomas. Alles Liebe. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Nummer. Heute haben wir Freitemennacht. Morgen haben wir ein festes Thema. Jetzt schon mal der Hinweis, was wir morgen machen werden. Morgen heißt das Thema, ich bin froh, dass du tot bist. Ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, die jemanden so sehr gehasst haben oder von jemandem so sehr psychisch oder körperlich verletzt worden sind, dass ihr sagt, ja, ich bin froh, dass diese Person tot ist. Wenn ihr gerne mit mir darüber morgen sprechen wollt, über eine solche Person und was diese Person euch angetan hat, dann meldet euch doch unter domian@wdr.de oder ruft morgen während der Sendung und vor der Sendung ab 0 Uhr an. Ich bin froh, dass du tot bist, unser Thema morgen. Hier ist Sebastian. Sebastian ist 19. Guten Morgen, Sebastian. Hallo. Hallo, Sebastian. Was ist dein Thema? Und zwar, ich bin depressiv erkrankt seit November 2014. Stehe jetzt die ganze Zeit alleine da, bin auf Medikamente, warte auf einen Therapieplatz und ja. Du hast gerade gesagt, du bist depressiv erkrankt seit November 14. Wie kommt dieses genaue Datum? Was ist da irgendwas Besonderes passiert? Da sind viele Sachen passiert. Also zunächst sind da meine Großeltern gestorben. Beide? Beide. Also mein Opa haben die Nieren nicht mehr mitgemacht und meine Oma hat sich dann das Leben genommen. Im Herbst letzten Jahres, also davor ungefähr. Genau. Dazu kam dann immer wieder Streit zu Hause mit der Familie. Wie hat deine Oma sich das Leben genommen? Die hat erst mal ein paar Tage lang nichts gegessen, bis sie dann zusammengebrochen ist und Tabletten genommen hat. Hat sie noch alleine gewohnt? Ja. Genau, zu dem Zeitpunkt, also kurz danach war das. Wer hat sie gefunden? Das waren meine Tante in Österreich. Also die Oma wohnt in Österreich? Ja, genau. Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu deinen Großeltern? Mein Opa war mein Held. Dein Held. Ja. Also enge Verbindung, tolle Freundschaft, ja, vielleicht sogar sowas. Genau. Aber deine Großeltern haben gelebt in Österreich. Lebst du auch in Österreich? Nein, du lebst in Deutschland. Nein, ich lebe in Deutschland, ja. Dann hast du sie doch gar nicht so oft sehen können, oder? Ja. Wie weit wohntet ihr denn auseinander? Wie viele Kilometer? 900. Ach du lieber Himmel, das ist ja ganz weit. Ja. Warum war dein Opa dein Held? Das war ein Mensch, der war immer glücklich, auch wenn es ihm schlecht geht. Er hat immer gelacht. Und man konnte super viel mit ihm unternehmen und wir sind früher kilometerlang spaziert, einfach um See herum oder durch die Berge gewandert. Was war denn das Schönste, was du mit deinem Großvater erlebt hast? Da müsste ich jetzt nachdenken. Es gab viele schöne Momente. Er hat früher mal in einem Kindergarten gearbeitet. Da war ich auch eine kurze Zeit lang. Und dann durften wir halt zum Beispiel nachmittags immer mit den Spielsachen spielen, während er da Chef gemacht hat. Achso, da waren die anderen Kinder waren schon weg und du durftest mit deinen Freunden da spielen. Ja. Im Kindergarten. Das ist natürlich ein Paradies dann, ne? Ja, natürlich. Ja. Wie bewertest du das denn, dass deine Großmutter sich nach dem Tod des Großvaters das Leben genommen hat? Ich weiß nicht, das ist irgendwie schade. Aber einerseits kann ich das irgendwie verstehen. Ich meine, die haben ihr halbes Leben lang zusammen verbracht und dann auf einmal ohne diesen geliebten Menschen zu leben, das ist echt hart. Wie alt sind deine Großeltern geworden? Mein Opa, der ist 85 geworden und meine Oma ist 84 geworden. Dann haben die dir bestimmt auch viel erzählt, so von früher, Kriegszeit, Nachkriegszeit, das haben die ja alles erlebt. Ja, natürlich. So, das ist natürlich ein großer Schock, das kann ich verstehen. Ist da denn noch was Schlimmes passiert, voriges Jahr im Herbst, Winter? Also, ja, da habe ich halt, also da hat auch meine Mom angefangen zu trinken. Wegen der Großmutter? Hängt das auch zusammen? Ja, weil es halt auch Probleme mit meinem Vater gab. Von wegen Rechnungen nicht bezahlt und das und das. Dann gab es immer nur Streit zu Hause und dann musste ich da raus einfach. Du lebst jetzt im Moment alleine? Ja, ich wohne in einer WG. Ach so. Mit einem besten Freund. Achso, und du bist dann von zu Hause ausgezogen, weil da zu viel Streit war zwischen den Eltern. Ja, genau. Hat dieser Streit, die Konflikte deiner Eltern etwas damit zu tun, dass dass die auch geschockt waren vom Tod deiner Großeltern? Bestimmt. Welche Eltern waren das? Also, die Eltern also deiner Mutter? Auch, also es waren auch finanzielle Sachen, die meine Eltern halt bedrückt haben. Aber das musst du dann schon vorher auch schon gelodert haben, diese Probleme. Ja, auch. Aber wahrscheinlich. Stimmt. Ja. Aber wahrscheinlich ist das mit dem, und dann, als das mit den Großeltern passiert ist, war es für dich dann, vielleicht hat das so das fast zum Überlaufen gebracht an Traurigkeit. Ja. So. Und dann waren halt noch Stress und Probleme auf der Arbeit. Mhm. Und das wurde dann auch immer schlimmer, und bis ich dann zusammengebrochen bin im November. Was war dann zu viel? Was hast du denn gearbeitet oder arbeitest du? Ich mache eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer. Kannst du im Moment arbeiten? Momentan bin ich krankgeschrieben. Ja. So, jetzt sitzt du da in deiner WG. Mit wie vielen Leuten zusammen? Mit einer Person zusammen. Und geht das so einigermaßen gut? Ja, eindeutig. Eindeutig, okay, das ist ja schon mal also, wichtig. Also, wenn ich Probleme habe oder so, oder nicht schlafen kann, gehe ich immer rüber zu leben. Mhm. Ja. Du warst jetzt aber auch schon in ärztlicher Behandlung. Ja, genau. Da war ich eine Woche, bis die mir gesagt haben, dass sie mich nicht therapieren, also dass eine Therapie für mich dann nicht in Frage kommt, weil die dann nicht die Behandlungsmöglichkeiten haben. Was war das denn? Das war eine Psychiatrie. Mhm. Und die haben gesagt, ich soll mir halt über einen Therapeuten suchen, und die können mich halt nur auf Medikamente stellen. Mhm. Und die sind halt nicht am... Also ich spüre irgendwie keinen Unterschied. Also ich liege nachts genauso noch wach. Erklär mir mal den jetzigen Zustand genauer. Nimmst du Medikamente im Moment ein? Ja. Ja. Und auf was genau wartest du jetzt? Ich habe das jetzt gerade nicht verstanden so richtig. Na, auf was du wartest? Auf eine erneute Behandlung, oder wie ist die Situation? Ja, genau. Also ich habe mich um ziemlich viele Therapieplätze bemüht und viele Telefonate gehabt. Mhm. Jetzt habe ich im Moment eine Psychologin, aber bei der war ich vor ungefähr 4 Wochen, gehe zum ersten Termin. Und dann hat sie gesagt, ja, reicht, wenn der nächste Termin in 7 Wochen ist. Und ich finde, das ist keine Behandlung. Nee, du scheinst ja akut sehr belastet zu sein, und da muss man dann schon öfter ran und nicht erst in 7 Wochen. Vor allen Dingen, ich habe auch ein Problem mit Selbstverletzung. Und wo verletzt du dich selbst? Ich ritze mich an den Armen und Beinen. Halt an Stellen, wo es nicht gleich auffällt. Wann hat das denn mit der Selbstverletzung angefangen? Ja, auch um den Zeitraum. Das ist wirklich sonderbar für mich. Kann ich mir das so vorstellen, dass der Sebastian vor November, Oktober, November 14 ein ganz normaler junger Typ war und danach alles anders war? Ja, so ungefähr. Wie ging es dir denn in der Zeit davor? In den Jahren davor? Eigentlich, ja, wie soll ich sagen? Also die Probleme zu Hause waren auch früher schon da. Mhm. Aber ich denke mal, das hat dann so alles noch so ein bisschen das verschlimmert. Ja, und vielleicht ist das dadurch so richtig dann zutage getreten. Ja. Diese Medikamente, die du einnimmst, wer verschreibt dir die denn jetzt zurzeit? Mein Hausarzt. Hast du den Eindruck, dass der da richtig Bescheid drüber weiß, was er da tut und was er da verschreibt? Ja, also die weiß schon, aber ich muss jetzt eine neue medikamentöse Einstellung machen über Neurologen, und da ist auch wiederum Probleme, Termine zu finden. Das ist immer das Problem, ja. Vor allen Dingen jetzt, ich habe ja für 2 Therapieplätze habe ich jetzt Wartezeiten von über 1 Jahr noch. Mhm. Sebastian, ich finde, dass man dir akut helfen muss. Und dieses Verschieben in 1 Jahr, in 7 Wochen und so, das ist alles nicht gut. Dir geht's wirklich schlecht, das habe ich jetzt schon wirklich begriffen. Und du kannst es ja auch sehr klar datieren, und das hängt alles mit diesen Dingen zusammen, die du gerade erwähnt hast. Ich finde, dass du wirklich auch zunächst nochmal in gute psychiatrische Hände musst, damit die Medikamentierung auch klar abgestimmt wird. Dass es auch wirklich das richtige Medikament ist. Und parallel dazu brauchst du, glaube ich, auch eine gute Gesprächstherapie, eine Psychotherapie. Nun ist mir schon klar, du sitzt da, du hast deine Erkrankung und wirst abgewiesen und verschoben und hier und her. Meine Psychologin hat das Gespräch mitgehört. Sie wird dich jetzt mal zurückrufen und ich hoffe, dass sie dir ein paar einfach organisatorisch noch gute Tipps geben kann, wie du relativ schnell jetzt zu der Hilfe kommst, die du brauchst. Ich glaube, das ist einfach das Allerwichtigste, dass dir jetzt schnell jemand unter den Arm greift, damit du wieder einigermaßen ja normal leben kannst und irgendwann auch wieder arbeiten kannst. Ja? Ja. Sebastian, dann bitte ich dich aufzulegen und dieser Biene, das ist die Psychologin heute Nacht, die ruft dich gleich an. Okay, danke. Ich drücke dir die Daumen und wünsche alles, alles Gute. Danke. Tschüss, Sebastian. Ciao. Und jetzt machen wir altersmäßig einen kleinen Sprung nach oben. Hier ist Heinz, 63. Guten Morgen, Heinz. Guten Morgen, Domian. Morgen, Heinz. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, glaube ich Ihnen. Aber du, bitte Thema sag... Thema geht Strohwitwer. Bitte? Strohwitwer. Das ist das Thema. Jawohl. Strohwitwer. Du bist Strohwitwer. Ja, ist eine ganz merkwürdige Sache. Erklär doch mal, ich glaube, dass ganz viele junge Leute diesen Begriff gar nicht mehr richtig kennen. Was ist denn ein Strohwitwer? Nee, Strohwitwer ist einer, wenn ein Mann oder seine Frau geht in den Chor, dann ist man Strohwitwer. Also wenn die Frau in Chor geht, dann bist du... Nein, mein Mann. Dein Mann? Ja. Ach, du bist schwul. Ich bin schwul. Ach so, ja, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade nicht richtig geschaltet. Gut, dein Mann ist in Chor. Entschuldigung vielmals. Ich sag, weil die sagten gerade, oder du sagtest gerade, junge Leute, die verstehen da nicht. Mann sagt zu seiner Frau, Strohwitwer. Und wenn ich Mann bin, bin ich auch Strohwitwer. Ist mir völlig klar. Okay, nee. Also dein Liebster ist in Chur. Jawohl, vollkommen jetzt, richtig. So, und jetzt bist du ein Strohwitwer. Jawohl. Du bist zu Hause, alleine. Ich bin allein zu Hause, ganz genau. Wie lange ist denn der Liebste in Chur? Das geht noch, wenn es gut geht, 3 Wochen, aber wenn es geht, noch 1 Woche länger. Also es geht 2 Wochen weg. Okay, das geht ja noch. Ich dachte, er wäre jetzt ein paar Monate weg. Nein. Was machst du denn jetzt in deiner, du hast hier sturmfreie Bude, was machst du denn? Was ich mache? Ja. Ich gucke jeden Tag Fernsehen. Na, das ist ja ein bisschen langweilig. Ja, aber das ist bei mir so gang und gäbe. Aber du rufst mich ja zum Thema Strohwitwer an, da muss ja irgendwas hinterstecken. Ja, ich wollte dir nur erzählen, ich habe ihn kennengelernt, da war er 14. Mhm. Da war ich mit einem Fuß im Gefängnis, ist ja normal, ne? Du musst mal ein bisschen deutlicher sprechen. Du hast ihn kennengelernt, der war 14. 14 Jahre alt war er. Ich hoffe nicht, dass du dann schon eine Beziehung mit ihm hattest. Nein, ich war aber 22. Du warst 22? Ja. Wann, und, in welchem Alter seid ihr zusammengekommen? Das heißt, wie alt war er, als ihr zusammen... 14 war er. Ja, da habt ihr euch kennengelernt. Aber wie alt war er, als ihr dann wirklich zusammengekommen seid? Ja, an dem Tag. Also doch, seid ihr doch so früh zusammengekommen. Ja, klar. Ja. Okay. Das ist jetzt ein anderes Thema. Das ist, finde ich, nicht gut, wenn man sich mit einem 14-jährigen Jungen einlässt. Aber nun gut. Und so lange seid ihr, du bist jetzt 63, so lange seid ihr zusammen? Ja. Mhm. Gut, jetzt aber noch zum Thema Strohwitwer. Ja, der ist so Chor gefahren. Und wir hatten auch Höhen und Tiefen gehabt, sowas. Er war ja auch mal auf Travestie-Show gewesen. Mhm. Ich habe ihn mal mit in andere Schulen wahrgenommen. Haben sie ihn gefragt, ob er Travestien machen würde. Wer würde das machen? Mhm. Also, hat er sich gemeldet. Also zum Auftreten, dass er selbst auftritt als Travestie-Künstler, ja? Okay. Ja, dann hat er gemacht. Die Leute haben ihn gut befunden, hat weitergemacht. Mhm. Dann ist er auf Kirmes gefahren, hat auch da noch so eine Travestie-Show gemacht. Ja. Und wir waren jetzt eigentlich bei der Frage, warum du zum Thema Strohwitwer angerufen hast. Ja, weil ich ihn so lange kenne. Mhm. Wie nutzt du denn jetzt die Zeit, während er weg ist, außer Fernsehen gucken? Machst du ich putze meine Wohnung jeden Tag, wie früher. Ja. Ich habe so eine 83 Quadratmeter Wohnung, die ist mein eigenes Haus. Ja. Ja, was soll ich denn zu Hause machen? Ich gehe jeden Tag vor der Glotze. Also ich merke schon, du bist jetzt ein treuer Schluffen. Du nutzt das nicht aus, dass er weg ist? Nee, ich bin kein Schlaffen. Ich bin doch ein bisschen rustikaler Mann. Naja, okay. Ich wollte es jetzt nicht böse meinen. Nein, um Gottes Willen. Und er ist dir auch ganz treu, während er in der Kur ist? Ja, auf jeden Fall, sicher. Ja. Jetzt hör mal bitte zu. Er hat ja mich angerufen, er sagte zu mir, ich sitze an einem Tisch mit 14 Leuten, alle schwuchteln. Mhm. Sind alle verheiratet. Mhm. Ich sagte, das siehst du gerade richtig. Ja. Er hat aber seinen Spaß. Ja, klar. Ja, Heinz, also dann hoffe ich, dass er bald wieder bei dir ist. Ja, die dauert nicht mehr lange. Wenn ich Glück habe. Wenn du Glück hast und wenn, dann dauert es noch eine Woche länger, ist auch nicht schlimm. Genau. Weswegen ist er eigentlich in Kur? Der Herzinfarkt. Oh. Ich hoffe, dass. Er hatte einen guten Job gehabt. Ja. Und er hat ihn überlastet. Er hat den Herzinfarkt bekommen. Mhm. Und er hat gesagt, ich trete eine Stufe tiefer. Mhm. Das kann er nicht mehr durchhalten. Ja. Ist er denn jetzt wieder gesundheitlich gut hergestellt? Ja, doch, soweit schon. Ja. Wochenende trinkt er mit mir so 2 Flaschen Wein. Gemütlich. Mhm. Und dann arbeitet er jetzt bei Poco. Was arbeitet er? Bei Poco. Bei Poco, was immer das auch sein mag. Ja. Egal. Hauptsache ist, dass er wieder fit ist und dass ihr euch beiden dann wieder habt. Ja. Ne? Heinz. Hören Sie mal, die 40 Jahre habe ich noch kein schwules Paar gehört, die so lange zusammengesessen haben. Ja, na, gibt's schon auch, aber es ja, ist... Ja, aber selten. Ja, gibt's schon. Lieber Heinz, ich wünsche euch noch weitere schöne Jahre und hoffentlich ist er dann bald wieder zurück bei dir, okay? Alles klar. Alles Gute. Tschüss. Und schöne Grüße an eure Kollegen. Danke, richtig aus. Tschüss. Okay, schönen Abend noch. Tschüss. Danke, danke. So, jetzt haben wir ein bisschen was über Strohwitwer gehört. Ich dachte, er würde jetzt so eine richtige Geschichte raushauen, was er da zu Hause alles macht. Aber ich glaube, das sind zwei ganz altmodische Begriffe. Strohwitwe ist ein ganz altmodischer Begriff. Und wie heißt das noch, wenn jemand in Kur ist und sich da jemand anlacht? Ach, ein Kurschatten. Ne? Man lacht sich, oder man hat einen Kurschatten. Das heißt, man hat irgendein Verhältnis mit jemandem in der Kur. Sigrun, 75, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ich rufe an, weil gestern eine Anruferin so hilflos war und du auch keinen guten Rat geben konntest, weil du von der Materie nicht wusstest, die eine demente Mutter hatte und die durfte nicht mehr Auto fahren. Ja. Und ich habe dieses Hardcore-Programm hinter mir. Ich habe das aber geschafft mit viel List und Tücke. Und zwar fing das an, ich habe also schon andere Symptome der Alzheimer gemerkt. Bei wem? Bei meinem Mann. Bei deinem Mann, ah, ja. Okay. Mhm. Und das war 2008, wollte er mit dem Zug fahren und nach 5 Stunden rief er mich an, er wäre noch in der Stadt. Ich habe ihn dann abgeholt, er saß auf der Mauer einer Aral-Tankstelle und wusste gar nicht, wo sein Auto ist. Mhm. Dann habe ich ihn nach Hause gefahren, haben wir das Auto mit dem Nachbarn gesucht in der Nacht, weil wenn das die Polizei findet, ist er ja im Führerschein los. Mhm. So. Und am anderen Morgen wollte er so weitermachen. Wie gesagt, das geht ja nicht. Es muss ja eine Ursache haben. Er wusste auch nicht, wo er es abgestellt hat. Also es war eine Katastrophe. Mhm. Und dann habe ich fertiggebracht, dass ich ihm gesagt habe, er müsste zum Hausarzt gehen. Und der hat ihn dann eingewiesen in die Gerontopsychiatrie. Ja. Da war er in allerbesten Händen. Mhm. Und die haben natürlich festgestellt, Alzheimer und sehr schnell. Er war dann 3 Wochen da, er war öfter da. Hat man ihm das auch gesagt? Ja, natürlich. Und der Professor hat dann mit ihm gesprochen und da war er sehr eckig und sehr kantig. Und weil er es nicht wahrhaben wollte. Ja, das ist ja immer das Problem bei den, ich kann Auto fahren, ich bin noch nicht bekloppt. Also exakt wie die Anruferin und auch im gleichen Alter. Und der Professor hat sehr mit mir zusammengearbeitet, er hat mit ihm gesprochen, er wollte es nicht, er war eckig. Und der hat ihm dann ganz subtil vorgeschlagen, er möchte doch 2-3 Fahrstunden machen in der Fahrschule und dann wüsste er. Da hat er sich drauf eingelassen. Ah, immerhin. Gut, das ist ja schon mal ein Zeichen. Dann hat er diese Fahrstunden gemacht in einer renommierten Fahrschule und kam nach der dritten Stunde, also da war noch nicht, da hat er also noch Personen erkannt und so, aber eben schon doch enorme Erinnerungslücken, so wie bei der Anruferin. Mhm. Und dann kam er nach der dritten Stunde, sage ich, hast du eine Nachtfahrt? Nee, ich kann fahren. Und das kam mir so komisch vor. An der Morgen habe ich die Fahrschule angerufen. Der Chef hatte das selber gemacht. Er sagt, da Katastrophe, der darf nicht mehr fahren. Er wäre erstmal durch ein Wohngebiet gefahren. 30, da wäre immer 50, 60, nie rechts vor links. Mhm. Am zweiten Tag hat er einen Gewehrsmann mitgenommen, weil mein Mann so eckig war und das alles nicht wahrhaben wollte. Hat er gesagt, der wusste ja nicht mal, wo der Tacho ist. Mhm. So, also dann habe ich das wieder dem Professor gesagt und der hat dann bei der Führerscheinstelle angerufen und die haben dann hier angerufen und ich habe ihm gesagt, du sollst da zum Gespräch hinkommen. Der Professor hatte angerufen, die wollen nicht, dass du noch fährst. Aber das ist natürlich ein großer Unterschied zu der Geschichte von gestern, weil hier dein Mann hat nochmal eine Fahrstunde gemacht, er war schon bei einem Professor, es gab schon medizinische Begutachtung sozusagen, das war gestern ja noch gar nicht der Fall. Aber das war noch am Anfang, aber sie wusste ja nicht, wie das weitergeht. Genau. Bei mir war es nur, dass unsere Freunde zu mir sagten, wir wohnen also so 80 Meter von einer Ampel entfernt, wo Kindergarten und Grundschüler sich, die laufen ja manchmal rüber, wenn sie gerade gedrückt haben. Mhm. Und ich habe immer Panikattacken gekriegt, wenn er wegfuhr, dass ich bei jedem Telefonat zusammenschreckte und dachte, so jetzt ist es so weit. Und Freunde haben dann mich gewarnt und gesagt, du würdest es dir nie verzeihen, wenn der ein Kind überfahren hätte und du hättest das verhindert. Ja. Und das habe ich mit dem Professor auch wie so ging besprochen. Es denn, wie ging es denn dann weiter? Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, er hat dann den Anruf von dem, da ist er dann hingegangen zu dem Gespräch, zur Führerscheinstelle und die haben ihm dann gesagt, er sollte doch vernünftig sein, wenn er den freiwillig abgibt, das wäre doch kein Problem, jetzt sonst müssten sie ihm den abnehmen. Mhm. Da war er natürlich stinkend sauer, kam nach Hause und sagt, er hat Bedenkzeit und bis freitags. Er sollte sich freitags um 2 Uhr melden, hat er nicht gemacht. Dann haben die gesagt, wenn er das nicht macht, dann kommt die Polizei und holt den Führerschein. Und er hat es dann gemacht. Ach so, er hat es dann gemacht. Ja, er hat es dann gemacht. Ja. Und ich habe ihn dann auch überredet. Ich habe gesagt, ich fahre dich überall hin in deinen Herrenclub und sonst was. Mhm. Und er hielt damals noch Vorträge, das ist jetzt alles nicht. Er ist auch... Das Ganze war im Jahre 2008, hast du gerade gesagt. Ja, und dann wurde das immer schlimmer mit der Demenz, aber das ist jetzt ein anderes Thema und er ist voriges Jahr im Sommer gestorben. Ah ja. Mhm. Aber ich habe das einfach, es war so viel Schlimmes, auch Hardcore-Programm, ich habe das einfach nicht mehr ausgehalten, wenn er jemand da überfahren hätte. Mhm. Und weil auch das Auto vorne, hinten, rückwärts, alles... Macken hatte und da wusste ich ja, wie der fährt. Mhm. Ja. Und Freunde haben das auch beobachtet. Auf jeden Fall, Domian, es gibt eine Möglichkeit, wenn man sich über einen Arzt an die Führerscheinstelle und wenn man ein bisschen trickst und sagt, es geht nicht mehr und denjenigen überzeugt. Ja, wir hatten er hat ja gestern, verkraftet, ich habe ihn auch immer gefahren. Ja, es gab ja gestern auch noch eine spontane Mail von einer Polizistin. Genau, die hat das ja in der Richtung auch schon gesagt. Ja, die war ja sowas von hilflos, diese Anruferin. Ja. Aber, also es geht, wenn man sich dahinter klemmt. Aber dank euch kann man ja immer schnell helfen. Das ist ja gut hier. Also man muss hartnäckig sein. Sigrun, ich danke dir, dass du dich gemeldet hast und uns das erzählt hast. Ja, darf ich noch einen Satz anfügen, Domian? Gerne. Ich habe zu Weihnachten dein Buch geschenkt bekommen, Richtig Leben, und habe es zweimal gelesen und war so fasziniert, dass ich jetzt mit meinen Enkeln 13 und 16 darüber rede. Ach, das ist aber nett. Ganz toll. Das freut mich aber sehr. Vielen, vielen Dank für das Kompliment. Danke, Sigrun. Dankeschön. Alles Gute. Gute Zeit noch, dir auch. Danke, tschüss. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen haben wir ein Thema, etwa ein hartes Thema. Das heißt, ich bin froh, dass du tot bist. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die jemanden derart hassen oder gehasst haben, dass sie sagen, ich bin froh, dass du oder dass diese Person tot ist. Wahrscheinlich ist das eine Person, die euch sehr viel Leid angetan hat, Gewalt angetan hat, in welcher Form auch immer, psychisch oder physische Gewalt. Wenn es eine solche Person gibt und wenn es so etwas in eurem Leben gibt, dass ihr sagt, ich bin froh, dass der tot ist und ihr mögt mit mir darüber sprechen, dann meldet euch doch morgen ab 0 Uhr oder schickt uns eine Mail unter domian@wdr.de. Ich bin froh, dass du tot bist. Unser Thema morgen. Jetzt geht's weiter mit Leon. Und Leon ist 17. Guten Morgen, Leon. Guten Morgen. Hallo, Leon. Um was geht's bei dir? Wir haben 2013 schon mal telefoniert. Mhm. Und ich habe dir die Geschichte von meinem Missbrauch erzählt damals. Da ging es darum, dass mein Cousin sich in Hamburg stationieren hat lassen bei der Marine, mhm, und das dann so ausgenutzt hat, um mich zu missbrauchen. Und das mit meinem Bruder ging schon deutlich länger. Also da war er 19, als das bei mir angefangen hat. Und er war 14. Wer war 19, ja, als das bei dir angefangen hat? Mein Cousin. Dein Cousin? Den ich hatte, ja, genau. Und du warst 14? Nee, ich war damals 10. 10 war ich da. Okay. Mhm. Ja, okay. Genau. Und ich hatte dir halt damals dann erzählt, dass der komplette Kontakt auch abgebrochen ist, auch zwischen meiner Mutter und ihrer Schwester halt, also der Mutter von dem Cousin. Mhm. Und auch zu dem anderen Cousin, zu dem ich eigentlich ein sehr, sehr enges Verhältnis hatte. Sag mal was zu dem anderen Cousin. Wer ist das jetzt nochmal gewesen? Welcher andere? Was? Du sagst der andere Cousin. Welcher andere Cousin? Tante hat noch einen, also der, der mich missbraucht hat. Also der Täter hat noch einen Bruder, okay. Mhm. Genau, ja. Mhm. Ja. Und zudem hatte ich eigentlich noch ein viel engeres Verhältnis als zu dem, der mich missbraucht hat. So. Nur war er halt natürlich viel öfter da, der Cousin, der mich missbraucht hat, weil er sich ja halt in Hamburg hat stationieren lassen. Mhm. So, und jetzt hat es sich, es gab zwei Sachen. Ich hatte dir damals schon erzählt, dass ich vorhabe, zur Polizei zu gehen. Mhm. Und es war halt noch im Unklaren, ob ich das wirklich mache. Und ich habe mich dann im Februar 2014 beworben und habe jetzt vor einem Monat die Zusage bekommen und werde auf jeden Fall beworben. Du gehst nicht zur Polizei, um ihn anzuzeigen, sondern du willst zur Polizei gehen, um dort zu arbeiten. Richtig, genau. Ah, ja. Also er ist verurteilt. Er ist verurteilt. Das lief auch damals alles ab. Mhm. Es war schon immer ein Kindheitstraum, aber ich glaube, das war auch der Grund, warum sich das nochmal bei mir einen Tick verstärkt hat. Vielleicht nochmal, das ist jetzt ein bisschen verwirrt alles, damit das nochmal ein bisschen klarer wird, denn dieser Cousin ist dann angezeigt worden. Du hast ihn, oder deine Mutter hat ihn angezeigt. Mein Bruder und ich haben ihn angezeigt, unterstützt halt von meinen Eltern, genau. Ja, und zu was ist er verurteilt worden? Er war ja 19 beziehungsweise 20, als das bei mir gemacht hat, und 14, als bei meinem Bruder anfing, und deswegen zählte es noch zum Jugendstrafrecht. Und er wurde für 2 Jahre auf Bewährung verurteilt und mit der Auflage, dass ihm 3 Jahre lang ein Bewährungshelfer an die Seite gestellt wird. Mhm. Du hast aber nie wieder was von dem gehört und gesehen? Nee, genau. Und dann war auch der Kontakt zwischen seiner Mutter und meiner Mutter halt komplett abgebrochen. Ja, und auch bis heute? Bis heute? Nee, eben genau nicht. Das ist nämlich die andere Sache, die sich geändert hat, die auch so nicht zu erwarten war. Meine Mutter hat, also da war so ein ganz sporadischer Kontakt, ab und zu mal zum Geburtstag eine SMS. Mhm. Ist sie im Ferienhaus, war sie in ihrem Ferienhaus mit ihrem Mann, also halt die Tante von mir. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, magst du nicht mal vorbeikommen? Und diese Einladung, da hat dann meine Mutter überlegt, ob sie es macht oder nicht. Und ich habe gesagt, ein Versuch ist es wert, du kannst mal gucken, was passiert. Und falls nicht, kann es sein, dass du es das Leben lang nicht verzeihen kann. Mhm. Und dann hat sich der Kontakt aufgebaut und wurden die Nummern ausgetauscht, auch von mir und meiner Tante. Und das heißt, es gibt wieder Kontakt? Es gibt wieder Kontakt. Wie steht denn die Tante heute zu den Taten ihres Sohnes? Ich war im Oktober in München bei meiner Tante und bei meinem anderen Cousin, und wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe sie das natürlich auch gefragt, was sie davon hält, und sie sagt, dass sie sich selber dafür schämt. Sie steht zu ihrem Sohn, was immer noch ihr Sohn ist, egal was er getan hat. Aber dass es ihr ganz, ganz voll schwerfällt, weil ihre Liebe letztendlich natürlich auch zu uns damit durchbrochen war, und das war ein sehr ähnliches Verhältnis. Aber ist das denn für dich jetzt einfach, wieder Kontakt zu der Mutter des Täters zu haben? Ja, relativ schon, weil ich da so differenziere und auch sagen kann, das ist nicht das, Sie kann dafür nichts. So. Mhm. Und ich liebe sie trotzdem noch wie damals eigentlich. Und ich bin sehr froh, dass dieser Kontakt wieder wiederhergestellt ist. So, jetzt hast du dich bei der Polizei beworben und willst Polizist werden. Ja, ich habe mich im Februar 2014 beworben und habe vor einem Monat dann die Zusage bekommen, dass es auf jeden Fall in Hamburg losgeht. Wann ist noch nicht genau sicher, ob zum 1.8. oder zum 1.2., aber ich werde auf jeden Fall. Das ist ja super. Das heißt, kann man sagen, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt? Hallo? Leon? Leon schweigt, aber Leon ist eigentlich noch in der Leitung. Hallo? Leon? Nun ist er weg. Aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass es ihm besser geht als damals. Ich kann mich nämlich vage an die Geschichte noch erinnern. Und wenn er sich jetzt beworben hat und eine Zusage bekommen hat von der Polizei, ist ja alles im guten Bereich, hoffe ich zumindest. Und wenn du uns jetzt hört im Radio, im Fernsehen, schön, dass du nochmal angerufen hast, Leon. Und ich wünsche dir alles Gute und dann auch einen guten Start in den Polizeiberuf. Hier ist Patrick. Patrick ist 27. Hoffentlich hört er mich. Hallo Patrick. Ja, hallo Domian. Ja, du hörst mich, sehr gut. Ich höre dich, genau. Deswegen rufst du an, Patrick. Ja, und zwar momentan haben wir in Deutschland dieses brisante Thema, und zwar geht es ja um die um diesen Lokführerstreik und um die Stellung des Lokführers in Deutschland momentan allgemein. Ja. Und ich bin selber Lokführer, nicht bei der Deutschen Bahn, sondern bei einem Privatunternehmen. Das heißt, du hast nicht gestreikt? Ich habe nicht gestreikt, ich war aber auch dadurch, ich bin halt Lokführer im Güterfernverkehr und dadurch bundesweit einsetzbar halt. Mhm. Auch direkt betroffen, aber mir geht es halt darum, dieser Streik, der ja da läuft, das ist ja... Im Moment läuft er ja nicht. Nee, im Moment haben wir wieder ein bisschen Ruhe, bis der nächste Streik kommt, hoffen wir mal, dass sie sich jetzt bald einigen. Ja genau, wie siehst du es? Du bist der Lokführer, wie siehst du das? Ja, also grundsätzlich stehe ich erstmal dazu, wir in Deutschland haben halt das Streikgut, was halt ein hohes Gut ist und das sollte auch irgendwo geschützt werden. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich persönlich bin da auch ein bisschen so der Meinung, dieser Lokführerstreik, wo es ja eigentlich erstmal um die Mitarbeiter geht, dass die vernünftig bezahlt werden, weil es ist halt nun mal ein verantwortungsvoller Beruf. Viele Leute sehen so, wir fahren, wir sitzen auf den Kisten, legen den Hebel nach vorne, Hebel zurück und das war's. Aber na gut, aber wenn ihr mal den falschen Hebel betätigt, haben wir eine Katastrophe. Es gibt aber mittlerweile so viele Sicherungsmaßnahmen, also ja, ich sag mal, wenn was passiert, da müsste schon mehrere Sachen dann zusammenkommen. Also das liegt da nicht immer nur an einer Instanz. Gut, aber das ist noch nicht die Antwort auf meine Frage, wie du zu dem Streik stehst. Ja, wie gesagt, also grundsätzlich finde ich Streik okay. Was ich allerdings bei diesem ganzen Streik auch nicht okay finde, ist zum Beispiel, dass wir als Lokführer, die jetzt auch ob es jetzt jemand von der Deutschen Bahn ist oder wie jetzt von einem privaten Unternehmen, dass wir teilweise auch regelrecht schon dafür auch bedroht werden, dass jetzt zum Beispiel der Zug nicht pünktlich fährt oder aufgrund der Streikauswirkungen jetzt nur 5 Minuten Verspätung hat. Also die Hemmschwelle der Bevölkerung ist da ja schon relativ abgesenkt mittlerweile. Das heißt, du hast auch richtig die Wut der Leute schon zu spüren bekommen oder gesehen zumindest. Ja, also da ich habe ja im Güterverkehr zum Beispiel den Vorteil, ich habe ja keine richtige Arbeitskleidung jetzt in dem Sinne, aber wir haben halt unsere sogenannten diese Lokführerrucksäcke, wo man halt erkennt, dass wir halt Eisenbahner sind und dann wird man schon direkt angesprochen, na, wieder am Streiken und auf unsere Kosten hier am Bahnhof blöd rumstehen, da kriege ich persönlich dann schon so ein bisschen den Hals, weil im Endeffekt, wir haben halt einen sehr verantwortungsvollen Beruf. Wenn halt was passiert, passiert wirklich eine Katastrophe. Und wir sind halt auch sehr gut ausgebildet und auch halt lange ausgebildet, dass halt auch nichts passiert. Und es ist ja halt auch ein wichtiger Teil auch der Daseinsvorsorge und absolut. Der Patrick, das ist ja alles so für einen Außenstehenden sehr kompliziert. Da gibt es mehrere Gewerkschaften, da behaken sich die Gewerkschaften gegenseitig, da gibt es die Deutsche Bahn, da gibt es wieder Privatbahnen. Wie ist das denn jetzt in deinem Fall? Du arbeitest bei einer Privatbahn. Würdest du denn, wenn man sich auf eine Erhöhung einigt, würdest du davon auch profitieren? Ja, grundsätzlich würde ich davon auch profitieren, weil als Privater Da wir in Deutschland einen Lokführermangel haben, es werden bundesweit etwa 3.500 Lokführer gesucht momentan. Mhm. So viele? Die Privaten schließen sich halt immer an den Tarifabschlüssen der Deutschen Bahn halt an, weil die Deutsche Bahn halt immer noch der größte ist, auch trotz der Privatisierung der Eisenbahn. Okay, aber du könntest doch auch, egal ob nun privat oder nicht privat, du könntest auch doch Mitglied dieser Lokführergewerkschaft sein. Warum bist du es nicht? Ich bin noch nicht Mitglied, weil ich persönlich die Haltung der GDL selber momentan in diesem ganzen Tarifkonflikt, damit kann ich mich persönlich nicht so ganz identifizieren momentan, weil im Endeffekt, es gab ja von der Deutschen Bahn jetzt ein Angebot in zwei Stufen 4,7% plus 1.000 Euro Einmalzahlung. Was ja nicht schlecht ist. Das ist erstmal nicht schlecht, weil 1.000 Euro, da gibt's viele Leute, gerade die vom Mindestlohn auch abhängig sind, die müssen ja dann auch ihre Familie irgendwo von so einem Monatsgehalt, sagen wir mal, ernähren von 1.000 Euro. Mhm. Ich persönlich würde sagen, das ist ja ein super Angebot, aber es geht mittlerweile ja, da ich ja halt auch ein bisschen Insider bin, halt auch nicht mehr nur um die Lokführer, sondern es geht halt um diese Machtposition. Um die Machtposition, aber das heißt, dieses Angebot könntest du akzeptieren? Du würdest sagen, ja, das ist gut, das nehmen wir. Ja, also ich persönlich für mich würde dieses Angebot akzeptieren, weil ich sage, mein Gehalt, was ich jetzt habe, plus diese 1.000 Euro Einmalzahlung, plus diese zweimal, diese 4,7% in zwei Schritten, würde ich voll und ganz mit zufrieden sein. Mhm. Aber nochmal die Frage, damit wir es richtig kapieren. Ich habe das vorhin, glaube ich, falsch ausgedrückt. Rein theoretisch könntest du oder könntet ihr, die ihr bei Privatbahnen arbeitet, doch auch streiken. Wir könnten streiken, wenn die Gewerkschaft dazu sagt, so, wir bestreiken euch als Privatbahn, weil die Tarifverhandlungen für euer Unternehmen, da gibt's ja diese sogenannten Haustarifverträge, die dann halt ein paar Modifikationen haben, aufgrund der Unternehmensgröße oder der Unternehmensstrukturen, eventuell auch ein bisschen abweichend von der Deutschen Bahn halt sind, weil... Okay, ich stopp mal, wir merken schon, man blickt gar nicht mehr durch. Heißt das im Klartext, dass alle Privatbahnen ausgenommen wurden von dem Streik? Ja, im Endeffekt hat nur die Deutsche Bahn gestreikt. Okay. Das ist aber, wenn man es mal so betrachtet, aus Sicht der Gewerkschaft natürlich auch so ein bisschen so der Ritt auf einer Rasierklinge, weil 1994 wurde ja die damalige Bundesbahn und die Reichsbahn wurden ja zur Deutschen Bahn fusioniert. Mhm. War halt ein hundertprozentig privates Unternehmen, was halt aber dem Staat gehört. Und gerade hier der Nahverkehr zum Beispiel, der ist... ja, da werden Ausschreibungen getätigt, die europaweit sind und ein Eisenbahnunternehmen kann sich da zum Beispiel darauf bewerben und das günstigste Angebot zum Beispiel bekommt den Zuschlag. Wenn die Deutsche Bahn natürlich jetzt einen hohen Tarifabschluss hat und die Privaten jetzt natürlich sagen würden, also, sie zahlen jetzt nicht ganz so viel, sind die natürlich günstiger und könnten den Zuschlag gewinnen. Dadurch würde ja im Endeffekt, würden bei der Deutschen Bahn dann quasi Arbeitsplätze gefährdet werden, weil die dann halt weniger Leute brauchen. Okay, vertiefen wir es nicht weiter, Patrick. Ich glaube ja, dass ihr, ich spreche euch mal jetzt als Allgemeinheit an, der Lokführer, noch mehr Sympathien bei den Leuten hättet, wenn man diesen Dschungel kapieren würde. Es ist so kompliziert und so undurchsichtig, das macht es eben für den Konsumenten oder für den Kunden, der dann auch noch derjenige ist, der nicht fahren kann, macht es, glaube ich, alles sehr schwierig. Aber das ist halt so, wie es ist und damit muss man leben. Ja, das ist richtig. Im Endeffekt ist es ja halt auch so, der Beruf des Lokführers, wenn ich da jetzt mal zitieren darf, so ein Artikel, der in der FAZ stand am 26.04., da wurden zum Beispiel Lokführer mit Kinderschändern gleichgesetzt. Ach naja, das ist aber Unsinn, das wird niemals ja, in der... Das, nein, also ohne, dass ich es gelesen habe, das wird hundertprozentig nicht so in der FAZ gestanden haben. Doch, da gibt es einen Artikel zu und da wurde, da ging es jetzt um den Herrn Tsipras in Griechenland und die ganze Art und Weise, wie er jetzt in die EU-Schuldenkrise geht. Und da wurde dann von dem Reporter wurde dann geschreibt, zum Beispiel Sozialdemokraten ist in Griechenland ein Schimpfwort. Aber wir reden jetzt immer Kinderschänder oder Lokführer. Ja, okay. Patrick, das vertiefen wir jetzt mal nicht. Den Artikel haben wir jetzt nicht alle gelesen und das müssen wir dann wahrscheinlich müsste man größer einordnen. Ich danke dir, dass du eine Sichtweise uns präsentiert hast aus deinem Berufsleben. Du bist Lokführer. Dafür vielen Dank und allzeit gute Fahrt. Ja, danke. Sag mal, Domian, könnte ich da noch eine Autogrammkarte von dir bekommen? Sehr gerne. Dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ja, danke schön. Tschüss, ciao. Ciao. Marlene, wieder eine Marlene. Gestern hatte ich auch schon eine Marlene, aber diese Marlene ist ein bisschen älter, sie ist 66. Guten Morgen, Marlene. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Marlene. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, mein Problem ist, ich habe vor 16 Jahren, ich bin verheiratet, bin immer fleißig arbeiten gegangen, volle Kanüle, mein Mann auch, haben uns schön alles aufgebaut. Wir lieben uns auch im Bett. Null hat mich nicht gestört, aber dann kam ich auf die Idee, jetzt reicht's, jetzt gehst du mal aus. Und du bist ausgegangen, alleine. Und ich bin ausgegangen. Erstmal mit einer Arbeitskollegin ins Tanzlokal. Und da habe ich dann einen Mann kennengelernt, der sich auch wochenlang gewehrt hat, mit mir zusammenzukommen. Er war damals auch 5 Jahre älter als ich. Ich war 48, er war 63. Ach, so lange liegt das schon zurück? Ja, ja. Ach so. Und ja, da hat sich dann was entwickelt und er hat mir Komplimente gemacht, noch und nöcher. Und erstmal durch diese Komplimente bin ich so krank geworden, dass ich Angstphobie bekommen habe und Hyperventilation. Das habe ich ja verstanden. Durch die Komplimente? Ja, erstmal. Naja, ich war es nicht gewohnt, mein Leben lang nicht. Du hast dann eine Affäre angefangen. Und dann kam das mit der Affäre und Und die Affäre, wie lange läuft die? Lief 16 Jahre. 16 Jahre lief die? Ja. Ich bin jedes Wochenende 2 Tage, Freitag, Samstag, rausgegangen. Mein Mann hat mir vertraut. Ich denke mal, im Hinterkopf hat er schon gewusst, da ist etwas nicht richtig, das weiß ich. Aber er liebt mich heiß und innig. Er weiß nichts davon, aber er tut alles für mich. Du hast die Affäre dann beendet? Ich sag mal so, ja, ich habe sie voriges Jahr im Juni beendet. Warum? Warum? Weil er immer der Typ war, der gerne Frauen nachgesehen hat und auch gesagt hat, guck mal, die ist der Typ für diese Schuhe. Und diese Schuhe hatte ich auch, die hat er mir geschenkt als Beispiel, jetzt so Haken und so weiter. Ja, und dann ging das immer so weiter mit Frauen und ja, ich guck nur rüber, weil ich die grüßen will und so weiter. Und dann habe ich letztes Jahr kam der Hammer, dann sagte er zu der Frau, die da bediente im Lokal, wo wir immer hin sind, hat er gesagt, sie werden ja immer schöner, wie machen sie das nur? Und da war für mich der Ofen aus. Da habe ich ihm eine böse SMS geschrieben. Und dann habe ich den nächsten Tag angerufen, weil er wohnt Köln, ich wohne Duisburg. Und habe ihm auch geschrieben, Also hat er das denn akzeptiert, dass es zu Ende geht? Ja. Ja. So, jetzt frage ich mich nur, wie du das mit deinem Gewissen all die Jahre ausgehalten hast. Eben. Konnte ich ja gar nicht vereinbaren. Du hast es ja so lange gemacht. Ja, aber ich warum war hast schwer. Du, warum hast du es denn so lange gemacht? Ja, die ganzen Komplimente und ich war da nicht gewohnt. Ich bin ja noch ein Heimchen gewesen. Gut, das kann ich verstehen, so die ersten Monate, aber 16 Jahre? Ja, das war einfach so. Und in den 16 Jahren hat dein Mann, glaubst du, überhaupt nichts mitbekommen? Doch, mit Sicherheit, ja. Aber er hat dich nicht offen darauf angesprochen? Nein. Nie? Nein. Aber dich plagt jetzt immer noch das schlechte Gewissen, obwohl das vorbei ist? Immer noch, ja. Zu Recht? Ja. Wie ist denn das Verhältnis jetzt zu deinem Mann? Gut, lieb, fürsorglich. Er tut alles für mich, ich tue auch alles für ihn, er ist ein lieber, guter Mann. Aber sexuell läuft? Nee, schon 12 Jahre nicht mehr. Nachdem ich ihn, den anderen 5 Jahre kannte, ging gar nicht, dass ich noch mit meinem Mann ins Bett ging. Weil du gar keine Lust mehr auf ihn hattest. Nein. Aber er ist ein wundervoller Mensch. Der andere, hatte der eigentlich auch eine feste Beziehung? Nein, gar nicht. Der war ein Eigenbrötler. Wollte der denn mit dir ganz und gar zusammen sein? Weiß ich nicht. Weißt du nicht, in 16 Jahren spricht man nicht darüber? Nee. Hat er nie gesagt, Mensch Marlene, du bist doch eine Flotte? Nee. So, jetzt haben wir ein... Aber was heißt jetzt? Da ist ein ganz großes Problem in deinem Leben. Wie gehst du mit diesem schlechten Gewissen um? Ich habe ja gesagt, Domian, ich habe sehr gelitten, bin sehr krank geworden, Tabletten. Ich war arbeiten und im Restaurant der Lehrerin. Du hast gelitten? Warum? Ja. Weil? Weil ich es nicht verkraften konnte. Okay, aber komm, jetzt keine Jammerei. Du hast Du hast es dir eingebrockt. Du hast es entschieden. Ja, du hättest auch damals sagen können, okay, ich hab Lust auf eine Affäre oder auf einen anderen Mann, dann trenne ich mich von meinem Mann. Das wäre die saubere Lösung gewesen. Genau. Ne? Und das konnte ich nicht. Ja. Und deswegen auf Arbeit auch, dann kriegte ich keine Luft mehr, bin zusammengebrochen, Krankenwagen zigmal, auch zu Hause Krankenwagen immer und immer wieder, weil ich damit nicht fertig wurde. Und was spricht dagegen, dass du jetzt ein offenes Wort mit deinem Mann sprichst? Kann ich nicht. Der geht kaputt daran. Aber er hat es doch sowieso geahnt und gewusst, meinst du? Glaube ich, ja. Und dann wäre es ja vielleicht für ihn auch eine Erleichterung, mal endlich darüber sprechen zu können. Ja, ich weiß es nicht. Man weiß ja gar nicht, was in ihm vorgegangen ist in all den Jahren. Doch, ich weiß, was in ihm vorgegangen ist. Der hat gelitten. Ja. Der war traurig. Ja. So. Und wenn du ihm das jetzt mal von deiner Warte erklärst, soweit man das erklären kann, und vielleicht um Verzeihung bittest und um Vergebung, vielleicht ist das sogar nochmal ein Neustart für eure Beziehung. Ja, das könnte gut sein, weil wir sind übermorgen 44 Jahre verheiratet. Guck. Ja. So sitzt ihr beide nebeneinander und schweigt. Mhm. Jeder weiß von der Vergangenheit, mehr oder weniger. Und jeder hat seelische Schmerzen deshalb. Ja. Ja. Ja. Du hast recht, Jürgen. Ich weiß das. Ich weiß das auch von mir alleine, ja, weiß ich das auch. Also ich glaube einmal, dass es für ihn gut wäre, dass du ein offenes Wort sprichst. Ich glaube, dass es dir gut täte, dein Herz zu entlasten. Ja. Und vielleicht offensichtlich scheint er dich ja doch sehr zu lieben, sonst hätte er dich damals längst rausgeschmissen. Ja. Also tut es ihm vielleicht auch sehr gut, wenn du ihm sagst, wie leid dir das tut. Ja. Ja, ich glaube schon, aber ich habe Angst davor. Durch diese Angst musst du jetzt durch. Mhm. Naja. Du hast schon 16 Jahre große Fehler gemacht. Oh ja. Dann mach jetzt nicht noch weiter Fehler. Finde ich. Ja, ich weiß das auch selber. Nur ich wollte jetzt mal ein bisschen mein Herz ausschütten. Mhm. Ne? Mhm. Weil ich war nie der Typ, der hinter Männern näher war. Oh. Oder nee, also ich bin noch vom alten Schlag. Marlene, ich kann dir gar nicht mehr sagen, die Sendung ist jetzt gleich rum. Ja. Ich habe alles gesagt, was ich sagen kann. Und ja, wenn du mit dem sprichst, dann wünsche ich dir und euch viel Glück. Ja, Jürgen. Von Herzen alles Gute. Weiß ich. Dankeschön. Tschüss. Jürgen. Tschüss, Marlene. Tschüss. Ciao. Jürgen. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Tim Dohnke. Unser Thema morgen heißt, ich bin froh, dass du tot bist. Und ich möchte mit Leuten sprechen, die jemanden derart verabscheut haben, gehasst haben, dass sie froh sind, dass diese Person tot ist. Wer von euch fühlt sich angesprochen? Wer von euch möchte mir morgen die Geschichte erzählen, warum ihr froh seid, dass die Person tot ist? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer, oder mailen domian@wdr.de. Bis morgen. Tschüss.